Wie weit gehen wir auf diesem Weg? Die Frage ist nicht, wie weit. Die Frage ist, ob ihr auch die Einstellung habt, die Kraft und den Glauben, diesen Weg zu gehen. Früh im Leben musst du dich entscheiden, wohin die Reise geht. Was sind deine Ziele und die Ideale, für die du im Leben stehst? Bist du treu und aufrecht, kannst du voller Stolz in den Spiegel sehen? Oder doch nicht mehr als einer von Millionen, die wollen auf dem Ende drehen? All die Heuchler, die uns niemals widersprechen, weil sie keine Meinung haben, werden und davon bin ich überzeugt, schon sehen, was sie davon haben. Denn wenn die Stunde schlägt und der Wind sich dreht, werden wir erfahren, ob ihren großen Worten auch Taten folgen oder ob sie uns verraten. Denn eines ist gewiss, es kommt die Zeit, dann musst du dich entscheiden, ob du Freund bist oder Feind. Freund oder Feind? All die Stammtischrechten, die im Suff so gern nehmen, konnte bin ich einer von euch sein. Und all die Szene-Spritzel, die sich kaum